Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In Syrien soll am Abend eine Waffenruhe beginnen. Anna Almeling. Pünktlich zum Sonnenuntergang sollen die Waffen schweigen. Wenn sich die Kriegsparteien eine Woche lang daran halten, wollen die USA und Russland künftig gemeinsam gegen Terrororganisationen wie den Islamischen Staat vorgehen und den Weg zu erneuten Friedensgesprächen ebnen. Bereits im Frühjahr hatten sich die Kriegsparteien auf eine neue Feuerpause geeinigt, doch sie hielt nicht lange. Jetzt sollen Russland und die USA ihre jeweiligen Verbündeten dazu bewegen, sich an die Waffenruhe zu halten. Russland unterstützt in dem Bürgerkriegsland die syrische Regierung, die USA dagegen die Rebellengruppen. Die Außenminister der beiden Länder hatten sich in der Nacht zu Samstag auf neue Friedensbemühungen für Syrien geeinigt. Über das Abkommen hat sich der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur in dieser Sendung skeptisch geäußert. Es gibt sehr, sehr viele Sollbruchstellen. Es ist einmal spannend, was alles nicht drin steht. Es gibt zum Beispiel namentlich genannte dschihadistische Gruppierungen, die dort stehen, die rausgenommen werden von dem Abkommen. Aber es gibt ja auch Milizen noch und nöcher mittlerweile auf der Assad-Seite, also die iranischen zum Beispiel oder die afghanischen, die Iraner mitgebracht haben oder die Hisbollah, die gibt es ja da drinnen nicht. Und dann das macht ja auch das Durchsetzen auf der Seite der Russen so schwierig. Es ist ja auch besonders bemerkenswert, dass Kerry rausgeht und quasi als Erster sagt, alles, was auf der Assad-Seite passiert, dafür müssen die Russen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, und die Russen wimmeln auch schon wieder ab. Der Koalitionsgipfel im Kanzleramt gestern hat einen Fahrplan zur Lösung strittiger Themen ergeben. Effi Seibert. Der Streit um die richtige Flüchtlingspolitik wurde ausgeklammert. Für die Opposition ist das ein Armutszeugnis. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch meint, jede Partei wirtschafte nur noch auf eigene Rechnung. Das Beste sei, schnell die Scheidung einzureichen. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt bescheinigte der Regierung Handlungsunfähigkeit. Dass man über ein Thema, das alle umtreibt, nicht mal reden kann, weil die Koalitionäre so weit auseinander sind, das ist ein Armutszeugnis, sagte sie in der ARD. Kanzleramtsminister Peter Altmaier ist dagegen optimistisch. Er hofft, auch das Unionsstreitthema Obergrenze bald vom Tisch zu haben, wenn dauerhaft weniger Flüchtlinge ins Land kommen. Für den Eindruck, die Große Koalition komme nicht von der Stelle, sei die CSU verantwortlich, betonte SPD-Generalsekretärin Katharina Barley hier heute Morgen im Deutschlandfunk. Da muss man uns schon zugestehen, dass wir sagen, alle großen Gesetzesvorhaben der letzten 3 Jahre stammen aus unserer Feder, und wir machen auch weiterhin einen guten Job. Also wir können uns doch nicht für die Fehler der CSU mitverhaften lassen. Ich sehe das nicht ein. Also die CSU stellt sich an wie ein bockiges Kind gegenüber der eigenen Kanzlerin vor allen Dingen. Und den Schuh kann und will ich mir nicht anziehen. Der CSU geht es derzeit nur um sich selbst, sie hat Angst vor der AfD. Nur indem man sich der AfD angleicht, macht man sie nicht kleiner, sondern man macht sie wichtiger. Ja, man verleiht ja im Prinzip noch ein Siegel. Dazu sagte der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe Michael Frieser hier bei uns. Was Horst Seehofer eindeutig meint, ist die Tatsache, dass natürlich in Person der Kanzlerin, für wen soll es denn sonst stehen, diese Berliner Republik und diese Koalition, dass sie in dieser Frage anscheinend das, was die Menschen umtreibt, nicht wirklich in Worte kleidet. Das heißt, ihre Politik erklärt auf der einen Seite, sondern beharrend auf diesem Satz, wir schaffen das, wo die Menschen sich aber eigentlich wünschen zu sagen, erklär mir doch bitte, wie wir es schaffen, wann wir es schaffen, mit welchen Mitteln. Danach dürsten die Menschen. Und das ist etwas, was Horst Seehofer mit Recht kritisiert, dass es hier zu wenig Signale, dass es hier zu wenig auch politische Handreichung aus Berlin, auch von der Bundeskanzlerin, gibt. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen erneut stärkste Kraft geworden. Dirk Banse. 34,4% erreicht die CDU landesweit. Das sind leichte Verluste im Vergleich zur Kommunalwahl 2011, ein Minus von 2,6. Etwas mehr verloren hat die SPD, die kommt auf 31,2%, minus 3,7. Zu den Verlierern zählen auch die Grünen. Nach dem Fukushima-Effekt 2011 sacken sie jetzt um über 3 Punkte auf landesweit 10,9. Die Grünen bleiben dritte Kraft im Land, denn die AfD hat ihr Wahlziel verfehlt, zweistellig zu werden. 7,8% erreicht die AfD landesweit. Die größte Zustimmung erhielt sie in Delmenhorst mit 15%.